Treten Sie zurück, Emily. Ich führe jetzt den Exorzismus durch. Vielleicht brauchen Sie ein größeres Kreuz. Moin und herzlich willkommen zu High Alarm Podcast Folge 46. Wir sind wie immer Benny, die Tomatenmarkspur auf dem Bein der High Podcast Szene. Und natürlich Jörn, das zu kleine Kreuz der High Podcast Szene. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir treiben euch den High-Teufel aus. Guten Tag. Hallo Jörn. Na? Schön, dass du bei mir zu Hause bist. Ja, finde ich auch. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja. Und wir doch wiedererkannt. Und doch wiedererkannt. Ich habe dich erkannt an den beiden Dönern, die du dabei hattest. Ja. Das ist, also gibt es einen besseren Tag, um einen Podcast aufzuzeichnen. Da kommt mittags jemand vorbei, hat zwei Döner und einen Haifilm und dann sitzt man da, mümmelt seinen Döner, guckt sich einen wirklich, wirklich, wirklich schlechten Haifilm an. Ja. Also viel besser kannst du es ja kaum haben. Der Döner war sogar noch besser als der Film. Komisch. Das war leicht. Also das hätte auch das hätten auch einfach Schlachtabfälle im Brötchen sein können. Ja, sind es wahrscheinlich sogar. Dann wäre es immer noch besser gewesen als dieser Film. Ja, wir haben uns, ich weiß gar nicht, wann haben wir die letzte Folge rausgebracht? Das ist ewig her. Es ist tatsächlich ewig her. Was aber nicht so schlimm ist, wir sind uns ja einig, dass ein bisschen besser als gar nichts ist. Das stimmt. Und wir treffen uns jetzt einfach sporadisch, wenn es was gibt. Genau. Und wenn wir beide Zeit haben. Letzteres ist ja mehr denn je tatsächlich. Das ist eher das Hindernis. Also wir haben ja tatsächlich so ein paar Ideen bekommen und also ich bin auch immer noch, aber immer noch fest vor, mich um 47 Meters Down zu kümmern, dass wir da vielleicht irgendwas hinkriegen. Hast du inzwischen einmal geguckt? Immer noch nicht. Ich habe weder geguckt, noch habe ich mal Kontakt aufnehmen können. Ich habe die ganze Zeit irgendwie, ich bin nur unterwegs und nur am Arbeiten. Das ist, glaube ich, das erste Mal in unserer Karriere, dass ich dir sozusagen einen Film voraus habe. Zwei, streng genommen. Du hast ja Uncaged auch schon gesehen. Ich kenne nur Uncaged tatsächlich. Ah, okay. Okay, in Ordnung. Ist nicht so schlimm, das ist, glaube ich, keine Fortsetzung. Aber der war super, der Film. Hab ich schon mehrmals erwähnt, ja. Ja. Ich fand die Trailer beide sehr, sehr gut und hatte es fest vor, mir den anzugucken. Aber also liegen alle schon da auf DVD und kann. Und du hast sie sogar auf DVD. Ja. Dann hast du echt wenig Zeit. Ja, das stimmt. Ich habe in letzter Zeit nämlich meine Zeit ein bisschen. Ich habe mir ein bisschen mehr Zeit genommen, nachdem ich Weihnachten gemerkt habe, wie schlecht das auch für Körper und Seele ist, was ich da mir angetan habe. Und du merkst es ja auch gerade, hast du mir vorhin ja schon erzählt, dass es gerade viel Stress ist. Ja, und, genau. Und also das ist aber auch also der zentrale, also wenn ich glaube ja nicht daran, dass es gut ist, Vorsätze zu haben für ein neues Jahr, aber wenn ich einen hätte, dann wäre es der. Und diesmal ziehe ich es ja wirklich durch, weniger zu arbeiten. Also ich habe da schon erste Schritte eingeleitet und das muss einfach mal besser werden. Ja, Ähnliches habe ich mir auch vorgenommen, tatsächlich auch am Anfang des Jahres. Ja. Also ich habe gesagt, so, du musst dir einfach ein bisschen mehr Ruhe gönnen. Genau. Und einfach mal, und sei es tatsächlich so Kleinigkeiten, die lächerlich klingen, sich auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich keinen Termin habe, einfach mal nicht stressen, sondern zur Not 5 bis 10 Minuten später ankommen. Richtig. Und dafür nicht mit allen anderen irgendwie durch die S-Bahn zu rennen und so. Und das ist ja schon Alltagsstress, der ja schon irgendwie runterzieht. So geht's schon los, ja genau. Ja. Wir haben eine Menge Feedback bekommen auf die letzte Folge, auf House Shark. Zum Beispiel hat Raphael auf Facebook was geschrieben. Genau, das habe ich da eingetragen. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Schönen Gruß an Raphael. Hab mir soeben eure aktuelle Folge zu Gemüte geführt und muss sagen, mega. Euer Hörspiel war mal wieder legendär, danke dafür. Ich konnte nicht mehr, als ihr über die Szene gesprochen habt, als sich die Protagonisten als Möbelstücke ausgegeben, um vom Hai nicht erkannt zu werden. Das war wirklich großartig. Klingt logisch, ist aber dann doch etwas unsicher. Ich denke, es wäre wesentlich effektiver gewesen, sich in eine Ecke des Raums zu stellen und sich mit den beiden Händen die Augen zuzuhalten. War auch mein erster Gedanke, aber die waren halt nicht so schlau. Nee, schlau waren die wirklich nicht in dem Film. Nee. Stimmt, das war der letzte Film, das war auch. Und den würde ich jetzt lieber gucken, als den wir heute geguckt haben, ohne jetzt was vorwegzunehmen. Ja. Aber also ähnlich begeistertes Feedback gab es auf Twitter. Ich habe das jetzt nicht weiter zusammengefasst, aber es ging im Prinzip in die gleiche Richtung. Mhm. Und unser Edelfan Lars ist komplett hooked vom Thema Haifilme. Der guckt sich wirklich gerade alle Filme an, die wir jemals besprochen haben. Gott. Der ist richtig drauf. Also Grüße. Und Er hat mich schon darauf hingewiesen. Er hat zum Beispiel hier, erinnerst du dich noch an Megalodon? Diese Geschichte da auf dem US-Kriegsschiff? Ja, ja, genau. Da hat er eine Spiegelung entdeckt von einem Haus in einem Fenster des Schiffs. Also die waren natürlich nie auf offener See, aber da gibt es halt auch wirklich den Beweis, dass da irgendwo so ein Haus sich spiegelt. Das ist dieser Film, wo... mit dem U-Boot. Ja, genau, wo dann der Colonel irgendwie nur am Anfang und am Ende da ist, weil es irgendein so berühmter Schauspieler ist. Richtig. Genau, und, ja, okay, alles klar. Hm, dann weiß ich, welcher das ist. Und Kerstin hat uns ein Päckchen geschickt. Ich habe das hier. Das finde ich auch geil. Tatsächlich noch nicht reingeguckt. Wir haben ein Päckchen bekommen und öffnen es live. Das ist auch ein. Das letzte Mal, dass sowas bei uns im Podcast passiert ist, war vor meiner Zeit, wo ihr ins Mikro geschmatzt habt, weil ihr Gummihaie bekommen habt. Das war lecker. So, hier steht tatsächlich Frohe Weihnachten drauf auf der Karte. Vielen Dank. Wir sind ein bisschen spät dran. Und es ist ein Hai mit einer Weihnachtsmannmütze und einem Bart, der beide Daumen hochreckt. Und Kirsten schreibt dazu, lieber Jörn, lieber Benny, vielen Dank für eure lustigen Hai-Filmbesprechungen und viel Spaß mit den kleinen Haien. Schöne Grüße von Kirsten. Oh, und ich habe den Eindruck, ich wüsste ungefähr, worum das geht. Das ist aber nochmal sehr gründlich und voll schön, voll gut eingepackt in Weihnachtspapier. Ja, und so ein... Ach, das ist ja schlau gelöst. Das ist richtig schlau. Das ist durchsichtiges Weihnachtspapier. Ja, Hammer. Ein Symbol. So, ich bin ja kein Fan davon, Weihnachtspapier so aufzumachen, dass man es wiederverwenden kann. Es sind... Was ist das? Gott, oh Gott, was ist das? Das ist so ein Plastikspielzeug. Ich kann hier draufdrücken und dann schnappt ein Hai nach dir. Wie großartig ist das? Wie geil. Also, und da kann man einen Lollipop reintun. Oder was? Nee, der ist einfach nur auf der anderen Seite. Ach so. With Lollipop steht da. Das ist genial. Also wir versuchen das mal bildlich zu beschreiben. Wir machen auch ein Foto. Auf jeden Fall. Es ist halt sehr für die Shownotes vertesert. Wir sagen mal, wie es aussieht. Das ist also ein, ich sag mal, das ist ungefähr so groß wie eine große Tic-Tac-Packung. Ja. Und an der Seite ist so ein Knopf, den kann man reindrücken. Und obendrauf ist so eine, wie so ein, an so einem Hubwagen ist das, ne? So ein kreuzförmiges Gerüst, was ich also zusammensetzen kann und auch strecken kann. Durch den Knopf streckt es sich. Und obendrauf ist ein Haikopf. Und wenn man den Knopf drückt, dann fährt dieser Kopf aus, anhand des Gerüstes sozusagen, und schnappt zu. So klingt das dann. Und man kann sich damit gegenseitig bekriegen. Genau. Und du hast jetzt das schon aufgemacht. Ja. Und da ist jetzt, also kommt ein Lolli zum Vorschein. Aber das verstehe ich von der Konstruktion her nicht. Also ich glaube, dass der bleibt hier drin. Der Satz, wenn du das Plastik abnimmst, kommt ein Lolli zum Vorschein, ist auch in einem anderen Podcast, glaube ich, besser aufgehoben. Ich gar nicht gemerkt. Ich war so fasziniert von dieser Konstruktion hier. Und also da ist dann, ist unten, kannst du diese Abdeckung abmachen und dann kommt nochmal ein separat eingepackter Lolli zum Vorschein. Den wir jetzt vielleicht nicht essen sollen. Hast recht. Essen heißt, du kannst dir im Prinzip den Lolli-Mund schieben und währenddessen mit... Das ist genau das, was ich nachher im Zug tun werde. Und wenn der Schaffner kommt, dann beiß ich zu. Gehen Sie, ich habe nichts. Ich habe kein Großartig. Ding. Ich bin total schockverliebt in diese großartigen Haie. Fantastisch. Super gut. Da machen wir nachher noch ein schönes Foto von. Auf jeden Fall. Vielleicht sogar ein Slow-Motion-Video. Ja, großartig. Wir haben noch einen Kommentar bekommen von jemandem, der sich Schwimmt schneller als Haifutter nennt. Und er schreibt zur Episode 35, Deep Blue Sea, dass das Nummernschild im Maul des Hais, weißt du, sie haben ja diesen Tiger-Shark da, den ziehen sie aus dem Wasser. Und da steckt so ein Nummernschild zwischen seinen Zähnen, das sie rausholen. Und das ist das Gleiche, das auch im Weißen Hai aus dem Weißen Hai geholt wird. Und es gibt sogar einen Screenshot als Beweis. Verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes. Also, wer kommt denn auf sowas? Filmnerds wahrscheinlich. Ja, dann haben wir habe ich ein Foto bekommen von meinem lieben Bruder Simon. Nachnamen verrate ich nicht. Da wird er sich freuen. Jetzt aus von der Springfield High School, Lisa S. Nein, Moment, sagen wir lieber L. Simpson. Ja, also von meinem Bruder. Hat er mir einfach per WhatsApp geschickt. Lieber Benny, halt dich ran. Jetzt noch schnell bei Rewe Treuepunkte sammeln und günstig einen Hightech, richtig geschrieben, Lego-Hai einheimsen. Natürlich. Guter Mann. Und zwar gab es bei Rewe zum Preisvorteil von 40%, wenn man die Treuepunkte hat, den Lego Creator 3-in-1-Hai. der ist sowohl Hai als auch U-Boot, glaube ich, und Helikopter. Nee. Das ist, also das hier ist ganz klar, wenn du mal genau hinguckst, dann erkennst du hier, dass das quasi der Sharktopus ist. Ja, okay. Was du als Helikopter also, benennst. Nee, das meinte ich eher als U-Boot. Also, Helikopter fand ich da oben. Naja, okay. Aber es ist im Prinzip ein Hai und auch eine Krabbe. Genau. Beide zusammen im Team. Bewohner der Tiefsee heißt dieses Paket. Und Spoiler Alert, ich habe es mir nicht gekauft, aber ich weiß nicht, ob Simon das vielleicht gekauft hat. Aber weißt du, was das Beste ist? Nee. Tobias hat mir so eins geschickt. Ach was, echt? Ja. Das hatte ich habe genau dieses Ding zu Hause. Miggy, oder was? Ja, natürlich. Ja, Grüße gehen raus. Ich habe das Ding zu Hause, habe es noch nicht aufgebaut, weil keine Zeit. Aber er hat auch ein paar super geil in Szene gesetzte Fotos davon geschickt. Das ist dieses hier? Nein. Das ist das Set. Also er hat halt das Schiff dazu irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob er es selber gebaut hat oder selber fotografiert hat. Aber das ist halt dieses Set. Du hast, das ist genau der Hai mit einem Lego-Boot, mit dem da diese ikonische Szene aus der Weiße Hai nachgestellt wird. Aber ungefähr am schleswig-holsteinischen Müggelsee. So genau. Hai-Alarm am Müggelsee. Haben wir den auch mal behandelt, ist auch gut. Sehr gut. Ja. Und jemand hat aus... Wie geil ist das denn? Das ist, ja, sag ich doch, das ist super geil. Ich weiß jetzt nur nicht, das stand nicht dabei, ob er das selber gemacht hat. Das Coole ist ja, dass wir, also wir haben, Jörn hat hier den ganzen, also wir haben über die Monate eigentlich die ganzen Kram hier zusammengestellt. Ja. Und entweder vergessen oder nicht geguckt, was der andere geschrieben hat. Ich habe das jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen. Ja, ich habe auch vieles davon erst heute auf der Zugfahrt hierher eingefügt. So? Ne? Wegen clever. Aber hier zum Beispiel, das von meinem Bruder habe ich wieder völlig vergessen, dass ich da reingepackt habe. Das war auch im November oder so. Ja, locker. Und dann gucke ich so, ach geil, ja, das war ich. Weil wir aber halt auch im November, schon seit November versuchen, einen Termin zu finden. Ja. Das ist echt kompliziert. Jemand anders hat aus Langeweile seinen Blauhai gescannt. Und das Ergebnis ist einigermaßen großartig, weil es halt einfach ein eingescannter Blauhai ist. Total platt auf diesem Scanner liegt. Das aber das Geilste an diesem Tweet sind die Antworten, weil nämlich Leute dieses gescannte Bild eingefügt haben in Filmposter von The Mac und der Weiße Hai. Das, wie geil ist The das? The Mac sieht richtig cool aus. Ja. Wie großartig. Wie viel ist Zeit das? Kann man haben, wo es von. Fantastisch, oder? So. Jaws. Irre. Oh, das kann man ja. Oh, hier, findet Nemo. Ja. Haie sind Freunde. Also ganz, ganz stark. Und seit dem 36C3, seit dem Kongress, bin auch ich stolzer Besitzer eines Blauhai. Das ist gut. Er heißt Findus. Was witzig ist. Das ist witzig, weil es einfach so ist. Genau. Und es gab ein Blauhai-Meetup auf dem Kongress, das ich leider verpasst habe, weil ich was anderes zu tun hatte. Wo sich einfach irgendwie 30 Leute mit ihren IKEA-Plüschhaien getroffen haben in einem Meetingraum und haben sich da alberne Fotos gemacht von ihren Haien. Ja, ist gut. Großartig. Ich bin auch weiterhin großer Fan von dem Instagram-Kanal Whatever Shark. Ja. Das ist nämlich auch dieser Blauhai. Den haben sie Whatever Shark genannt. Und der guckt ja auch so ein bisschen so, mir ist ja, alles egal, genau. Ne? Genau. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich muss noch Ludger danken für Findus, der das Rendezvous klar gemacht hat zwischen uns. Ich weiß nicht, ob ich das mal gezeigt habe, aber hier Whatever Shark wird halt irgendwo immer... Ja, gefilmt und fotografiert, wo er halt in Alltagspose irgendwo rumchillt. Das ist großartig. Hier ist Titanic nachgestellt. genau. Und, fantastisch. Das sind ähnliche Leute wie die Typen, die sich auf dem Kongress auf jeden Fall getroffen haben. Ja, aber wie sensationell ist das denn bitte, dass Leute ihre Zeit dafür hernehmen und sowas machen? Und die Fotos hier sind super auf Instagram von dem Whatever Shark. Also @whatever.shark. Saugeile Bilder, also toll in Szene gesetzt und richtig gut fotografiert. Ja. Also so, das ist dann schon wieder Kunst. Was steht da? Get busy whatevering or get busy dying. Stephen King. Großartig. Stephen King ist auch ein super Name für einen Blauhai. Ganz eindeutig. Be the whatever you wish to see in the world. Gandhi. Ja, natürlich. Ja. Klasse. Ja, das Internet ist schon eine tolle Sache. Ja. Wir haben diverse Sachen noch geschickt bekommen, zum Beispiel vom Westkirchen-Andi, ein GIF, wo ein Plastikhai Angler erschreckt. Ja, das ist fantastisch. Das habe ich tatsächlich jetzt inzwischen schon gesehen. Vor allem hat er geschrieben, wer von euch war das? High Alarm Podcast. Das ist also ein Video, wo irgendwann angelt und dann legt jemand, also er steht direkt am Wasser und jemand legt vor ihm so einen kleinen Hai in Plastikform und er rennt weg, als er den sieht. Fantastisch. Ja, dann der sensationelle Highland-Comic von Das Kritzelt wurde uns gleich von Irene, Tobias und Andi zugänglich gemacht. Das ist halt so Das Kritzelt, der macht halt so Kuli-Zeichnungen von sehr genervt gucken. Hatten wir schon öfter mal, ne? Ja, genau, richtig. Und in diesem Fall ist es halt irgendwie ein Typ auf einer einsamen Insel, der fragt, bist du Gott? Und da ist so ein Hai, der liegt am Strand und sagt, naja, immerhin Highland. Finde ich fantastisch. Schon ziemlich lustig. Eins meiner Lieblingsdinger war von Sascha unter anderem, der uns ein Video geschickt hat vom Left Shark, der Shakira tanzt. Shakira natürlich. Genau. Muss den Ton anmachen, Junge. Diese Hände am Kopf. Geil. Richtig unbeholfen. Ja, Left Shark halt. Fantastisch. Also aus dieser Super Bowl Show. Ja, das habe ich sogar live gesehen, ja, damals. Ach, guck mal. Ja. Der stand da. Das war ein absolutes Highlight. So, was? Das nächste Bild ist auch sensationell. Ja, das hat uns Sensu geschickt auf Facebook. Sensationell. Tatsächlich. Also das sind diese, wie heißen diese Art von Comics denn? Das ist auch. Keine Ahnung. Muss ich noch rausfinden. Auf jeden Fall geht's. Happy Death oder irgendwie so irgendwas mit Happy und Tod und keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das sind auch so eine Reihe an kurzen Comics, wo die sind ziemlich makaber. Und das ist auch so ein dreibildiges Comic hier, wo eine Person auf der Bühne steht und sagt, Crowdsurf! Im zweiten Bild auf der Menge getragen wird und in der dritten Menge, im dritten Foto von einem Hai aus der Menge gefressen wird. So. Was halt so passiert, wenn genau. Du surfen gehst. Absolut richtig. Genau, kommen natürlich auch in die Shownotes. Herrlich, herrlich. Ja. So, dann bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als mit unserem Film anzufangen. Ich fürchte auch, es ist soweit. Es geht nicht anders. Dann werde ich mal eben hier die Zusammenfassung öffnen. Ja. Damit wir die auch standesgemäß ablesen können. Es ist ja schon eine Weile her. Der gute Jörn hat tatsächlich hier Vorarbeit geleistet und das schon mal vor Monaten zusammengefasst. Und so machen geht's. Ja. Ja? Willst du sonst einfach den Klappentext? Dann ich fange an mit dem Klappentext. Genau. Der ist auch überraschend lang diesmal. Als eine durchgedrehte dämonische Nonne den allmächtigen Satan beschwört, lässt sie Angst und Schrecken auf das malerische Fischerstädtchen Paris Landing los. Schreie durchdringen die unheimliche Stille bei einer Reihe Angriffe eines wilden Tieres, einem Hai, der nicht nur durch Wut oder Rache getrieben ist, sondern durch Satan selbst. Wenn zerfleischte Körper an den Strand treiben und der Geruch von Blut in der Luft hängt, dann sickert Furcht in die Lebenden, während die Killer Maschine vom Körper einer jungen Frau aus dem Ort Besitz ergreift. Das Einzige, das noch furchterregender ist als ein Hai in der See, ist ein Hai in der Sie. Oh ja. Hast du das übersetzt? Das habe ich übersetzt. Wahnsinn. Die einzige Hoffnung ruht nun auf einem engagierten katholischen Priester, der viel auf sich nimmt, um die Seelen der Einwohner zu retten und diesen bosartigen Menschenfresser zurück in das flammende Inferno der Hölle zu schicken. Mit grauenhaftem Blutvergießen ist dieser Film ein haiverseuchtes Beißfest, das man nicht verpassen sollte. Ich sage Bullshit. Den Film zu verpassen ist nicht so schlimm, wie man denkt. Also dazu gesagt, der Film, wir haben den nur auf Englisch geguckt. Weil es ihn nur auf Englisch gibt. Es gibt ihn nur auf Englisch, es gibt noch nicht mal Untertitel. Und entsprechend hat Jörn diesen Text tatsächlich selbst übersetzt und also einen eigenen Klappentext gebaut. Es ist eins zu eins der Klappentext übersetzt. Da kann man schon mal klatschen. Ja. Slow clap ist das Stichwort. Ja. Okay. Wir sehen also eine sehr junge Nonne, die mit starrem Blick über einen Friedhof geht. Aus einem Radio hören wir die Stimme eines Nachrichtensprechers, der von vermissten Mädchen und einer wegen Mordes angeklagten Nonne spricht. Mit grimmigem Blick steht die Nonne an einer Treppe, die in einen See führt und ruft: Die Welt hat mich betrogen, deshalb soll sie meine Rache führen. Von hinten nähert sich eine junge, wütende Frau. Du Schlampe! Ich weiß, was du getan hast! Jeder weiß, was du warst! Ich werde dafür sorgen, dass du bestraft wirst und ich werde nicht aufhören, bis du in der Hölle sporst. Jörn hat aus dem Anken gerissen. Damit hätte ich nicht gerechnet, das war sehr gut. Aber daraus wird leider nichts, denn wie jede gute Nonne hat auch diese hier ihren Dolch dabei und in einer wenig überzeugenden Szene ersticht sie ihre Widersacherin kaltblütig. Die Leiche zerrt sie zum Ufer und wirft sie in den See. Das sei ihr Opfer an Satan, ruft sie auf den See hinaus. Er möge ihr doch bitte einen Rächer schicken, dies, das, Ananas. Dieser Rächer ist ein wirklich mies animierter Hai mit leuchtenden gelben Augen, die auch noch so ein bisschen springen tatsächlich. Genau. Der verputzt die Leiche, das sehen wir aber nicht, denn die Filmemacher zeigen nur den Hai mit aufgesperrtem Maul und dann folgt das Intro. Das fühlt sich witzigerweise genauso lang an, wie im Film an Zeit vergeht. Es ist ein Jahr später, als die drei Highschool-Tussis raus zum See fahren. Eine nölt andauernd rum, dass die Karre keine Klimaanlage hat und dass sie ziemlich pissig wäre, wenn das Erlebnisbad nicht total super ist. Erklärung, dass es nie um ein Erlebnisbad, sondern nur um einen einfachen See ging, prallen an ihr einfach ab. Und während sich zwei von ihnen auf der Liegewiese anbitschen, geht Ellie, die dritte im Bunde, baden. Und kaum ist sie im Wasser, kommt der Leuchteraugenhai und wenige Sekunden später wird Ellie grauenhaft verletzt ans Ufer gespült. Oh mein Gott, Ellie, was ist passiert? Bleib bei mir, du bist bei mir, du musst bei mir. Was ist da passiert? Laura, wo bist du? Wird alles wieder gut, bleib wach. Damit kannst du jetzt bitte mal Hilfe holen. Dabei schwenkt die Kamera immer wieder auf etwas, das aussieht wie ein Striemel Tomatenmark auf Ellies Bein. Eile scheint dringend, in Anführungszeichen, geboten zu sein. Schnitt. Auf einen Krankenhausflur, in dem herzlich wenig passiert, außer dass in irgendeinem quälend langen Sequenzen Monitore der Flur, Krankenschwester bei der Übergabe und weitere Monitore gezeigt werden und ein Arzt ausgerufen wird, weil eine Patientin von einem Hai gebissen wurde. Das Personal auf dem Flur guckt deshalb aber noch nicht einmal hoch. Statt des Arztes sehen wir nun einen ältlichen Nachrichtensprecher von Channel 9 live, der von einer ganzen Reihe brutaler Haiangriffe spricht. Der ganze Uferbereich sei wegen der Ermittlungen gesperrt. Ellies Freundinnen Emily und Lauren treffen sich in einer Spielhalle und gehen kurz vor die Tür zu einem Krisengespräch. Ich muss mit dir reden. Worüber? Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Cool. Weshalb hast du Ellie nicht besucht? Einfach so. Ich dachte nur, dass es dich vielleicht interessiert. Sie wurde heute entlassen, weil sie auf wundersame Weise von ihrem Haibiss geheilt worden ist. Ja, cool, was auch immer. Also ich mache mir Sorgen, dass sie zu Bobby zurückgeht. Dabei hat er sie doch betrogen. Bobby will nicht so ekelhaft sein. Was gibt es denn? Das Buch hinter ihrem Rücken ist Bobby. Was auch immer. Ich mein's ernst. Wenn ja, wird sie echt sauer. Seine Buch versagt alles. Was auch immer. Und weg ist sie. Wir lernen inzwischen Nancy kennen. Sie ist die Moderatorin von Ghost Whackers und kündigt einen Bericht. Das ist auch so dumm, ey. Ghost Whackers. Also jedenfalls kündigt sie einen Bericht über die drei Frauen an, die bei Haiangriffen in dem See umgekommen sind. Die Frage ist, ob das in so einem Tümpel überhaupt möglich ist. Aber sie will dem auf jeden Fall auf den Grund gehen, indem sie die Opfer selbst fragt. Sie möchte nämlich eine spirituelle Verbindung aufnehmen und so die Antworten finden. Das macht sie auch direkt und kniet sich am Ufer des Sees auf einen großen Stein, um den Geist des Sees zu beschwören. Ich muss die Wahrheit erfahren. Ich muss es wissen. Gib mir die Wahrheit. Das bleibt alles drin. Wie sind diese Frauen gestorben? Sag es mir. Ich muss es wissen. Es ist etwas Böses unter den Wellen dieses Wassers. Oder ist etwas noch Unheimlicheres, als selbst ich es mir vorstellen kann? Sprich mit mir, Geist des Sees. Oh, dieses Gewässer ist mein. Ich brauche mehr Blut. Nancy liegt zuckend im Gras, ich übrigens auch hier auf dem Sofa. Sie spricht in Zungen und das war's dann auch schon mit ihrem Bericht. Emily und Ellie spazieren durch den Park und führen ein Krisengespräch. Ellie verhält sich, als sei der Haiangriff nie passiert und das macht Emily Sorgen. Ellie erklärt noch einmal, dass die Verletzungen nicht so schlimm wären. Sie brauchen noch nicht einmal mehr diesen Verband mit dem aufgemalten Blut an ihrem Bein und will lieber jetzt in die Wanne. Emily ist immer noch besorgt, sagt aber nichts. Im nächsten Moment sehen wir Ellie in einem komplett anderen Outfit, wie sie an einer Straße entlangläuft und Anhaltergesten macht. Ein Typ stoppt und fährt das Fenster runter. Ich möchte der Typ sein heute. Okay. Hallöchen. Hast du Bock, zum See zu fahren? Aber Mädchen, meinst du Paris Landing? Da sind noch Leute gestorben. Irgendwas mit dem Hai oder sowas. Davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, ich gehe mit dir oder ohne dich. Aber weißt du was? Ist auch egal. Steig ein. Echt? Völlig ja. Super. Genau in deren Ton hat sie es auch gemacht. Natürlich. Während der Fahrt betatscht er sie und meckert auch noch, als sie ihm dafür auf die Finger haut. Trotzdem planschen die beiden später etwas im Wasser herum. Sie taucht plötzlich ab und nahezu im gleichen Moment ist der Hai wieder da. Sollte es da etwa eine Verbindung geben, Jörn? Da, da, da, da. In der Kirche des Ortes blättert unterdessen Pater Michael in Unterlagen und Büchern herum, als er einen Brief findet, der ihn über den Tod seines Bruders und entsprechende Ermittlungen informiert. Inzwischen dreht Nancy eine neue Episode von Ghost Whackers und aufgrund ihrer Erfahrung vom letzten Mal geht sie davon aus, dass falls hier ein Hai ist, er von Dämonen besessen sein muss. Blödsinn! Wer hat das gesagt? Ich bin Brianna Bell von Ghost Fakers und ich recherchiere zu den Haiangriffen, seit sie begonnen haben. Das sind sie auch. Gewöhnliche Haiangriffe, keine Geister, keine Dämonen. Wir werden nur Leute für Einschaltquoten verängstigen. Und wieder auf mich, Miss Bennett. Ich bin eine seriöse paranormale Ermittlerin und ich habe hier eine spirituelle Verbindung aufgebaut, genau hier. Und es war etwas Dämonisches. Guck mal darüber. Das ist nur ein gewöhnlicher See. Vielleicht ist da ein Hai, aber er ist nicht vom Teufel besessen und mit kleinen roten Hörnern und einer Mistgabel. Lassen Sie mal echte Journalisten ihre Arbeit machen, anstatt die tragischen Todesfälle zu dramatisieren. Leute, tut mir gefallen und schaltet um. Gebt diesen Betrug hier nicht noch mehr Quote. Auf dem Friedhof vom Anfang halten unterdessen vier Teenies eine Seance ab. Spricht man das so aus? Ja. Als eine weitere junge Frau blutverschmiert und schreiend über den Friedhof läuft und sich stöhnend und irre kichernd im Gras wälzt. Eines der Teenies geht zuckend zu Boden. Das wird aber nicht weiter thematisiert. Ja, zum Glück. Auf einem Spielplatz in der Nähe findet Ellie wieder jemanden. Diesmal ist es eine Frau, die offenbar stark entwicklungsverzögert ist und Ellie fragt, ob sie nicht mit ihr spielen will. Während sich Ellie sexy auszieht, komischerweise ist es in dem Moment dunkel und sie sind ganz woanders und jedenfalls steigt sie dann langsam in einen Pool, die andere springt unbeholfen hinterher und die Dinge werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten wieder etwas gruselig, bevor Ellie mit einem Schrei zu Hause in ihrem Bett wach wird. Am nächsten Morgen geht das Leben in Paris Landing ganz normal weiter. Ghostwacker Nancy beschwört den See, Ellie findet ein weiteres Opfer für den Dämonenhai und ein Jogger findet später die Leiche eben dieses Opfers. Pater Michael sucht Ellie zu Hause auf, die offenbar mit Emily zusammenwohnt. Ich weiß, was mit deiner Freundin passiert ist. Sie wurde vor 3 Wochen von einem Hai angegriffen. Ach, das weiß doch jeder, war doch groß in der Zeitung. Aber ist das schon verrückt, dass ein Hai in unserer Stadt wie unserer unterwegs ist? Wussten Sie, dass es dort vor einem Jahr schon mal einen Haiangriff gab? Nee, wusste ich nicht. Weil es geheim gehalten wurde. Das ist also eine entsprechende blöde Frage eigentlich. Ja. Deshalb bin ich in Sorge um Ihre Freundin. Ich frage mich, ob sie von demselben Hai angegriffen wurde. Was macht er denn hier überhaupt? Leben Haie nicht im Ozean? Normal ja, aber wir sprechen nicht über einen normalen Hai. Deshalb mache ich mir Sorgen um Ellie. Ach, Ellie geht's gut. Sie wurde wieder durch ein Wunder geheilt, aber das hat doch sicher nichts damit zu tun, dass sie sich so komisch verhält. Wie denn? Sie schläft viel, sie isst kaum, sie spricht mit niemandem und ist wie vom Wasser besessen. Nicht? Sie muss drin sein oder in der Nähe. Das ist schon sehr schräg. Es gibt da etwas, das ich dir sagen muss. Cut, übrigens. Da. Ja, natürlich. Wir wussten auch nicht, was es ist. Nee. Auf dem Jahrmarkt ist Ellie wieder auf der Jagd und sie beobachtet Lauren und Bobby, die sich offenbar nahe stehen. Irgendwann hat Bobby keinen Bock mehr auf Laurens unbeholfenes Getue und lässt sie fallen, weswegen Ellie ihn mit ihrem Haizähnen tötet. Ja, sie hat jetzt Haizähne. Genau. Pater Michael und Emily sind schon auf dem Weg und schaffen es offenbar, Ellie zu überwältigen und vom Jahrmarkt wegzubringen. Jedenfalls ist sie plötzlich an einen Baum gefesselt und Pater Michael führt einen Exorzismus durch, denn nur so kann Ellie gerettet werden. Aber richtig viel Erfahrung hat er nicht und lässt sich auf eine Diskussion mit dem Dämon in ihr ein. Der ist überhaupt nicht ein, sie zu weichen, weil er es in Ellie eigentlich ganz nett findet. Das kam jetzt irgendwie, das kam jetzt falsch rüber. Das stimmt. Im Lauf des Gesprächs bietet sich der Pater als neues Opfer für den Dämonenhai an. Der soll Ellie freilassen und sich Michaels bemächtigen. Aber am Ende kommt alles etwas anders und es wird nur unwesentlich schräger. Und einen richtigen roten Faden gibt es auch nicht. Nee, kein Stück. Also Jörnes Zeug, als der Film zu Ende war, habe ich gedacht, hä, das war's? Ja, genau. Das ist exakt das, was hier passiert ist. Es ist, ja, mein Gott. Ja, weiß ich auch nicht, Jörn. Nee, ist du. Also... Das ist echt riesengroßer Schrott. Ich mache mal meine Notizen auf. Ich bin sehr gespannt, was du da gefunden hast. Weil, also, ja genau, es gibt keine richtige Story, die man jetzt irgendwie, also mir fiel es auch schwer, irgendwie die storytragenden Elemente in der Zusammenfassung von den nichtsnutzigen zu unterscheiden. Also warum jetzt Pater Michael diesen Brief bekommt. Also genau. Also es geht ja schon damit los, er kriegt einen Brief, in dem ihn sein Monsignore darüber informiert, dass sein Bruder tot ist und dass es Ermittlungen gibt. Per Brief. Das, ja. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Aber jetzt kommen wir vielleicht später zu. Ist das sein Bruder, der Typ im Auto? Nein. Nee, irgendeiner. Man weiß das nicht. Es wird ja, der in dem Auto hat ja keinen Namen. Aber es könnte sein, dass der das war. In dem Jahr 2015 erfährt man ja meistens per Brief vom Tod eines Menschen. Richtig, gerade genau. Einer, der einem sehr nahe steht. Ja, und es kommt auch keiner irgendwie vorbei, um eine Todesnachricht zu überbringen oder so seelsorgermäßig. Aber geil fand ich, dass der Brief in so einer richtig alten, gebrechlichen Stimme vorgetragen wurde. So ein Michael. Oh. Es fällt mir schwer, diese Zeilen genau vorzulesen. Wirklich so. Komm, mach den Film nicht so lang, Alter. Der ist ja schon nicht lang. Der sind, nee, 67 Minuten. Ja, mit dem komischen Nachspiel mit, da. Mit dem komischen Post-Credit-Gedöns. Das ist das Ende, wo ich sagte, war es das? Kommt nach 55 Minuten. Ja, genau. Gut, aber als erstes müssen wir haben keine andere Wahl, wir müssen über die CGI sprechen. Geht gar nicht. Also ich habe aufgeschrieben, die CGI ist so schlecht, dass ich sagen würde, es gibt keine. Also wir haben ja nur diesen rot leuchtenden Hai mit den gelben Augen, genau. Ebenfalls leuchtend. Genau. Und sie hatten exakt irgendwie genug Budget, um 2 Einstellungen von dem Vieh zu rendern. 3, glaube ich. Einmal noch diese, wo er tatsächlich auf das Bild kommt. Oh ja, stimmt. Das macht dann 3. Also und vor allen Dingen, also der ganze Film ruckelt. So geht schon los. Also wir haben den in einem wirklich auf einem High-End-Fernseher geguckt mit einem State-of-the-Art DVD-Player. Mhm. Und also den jetzt hier. Ja, natürlich. Ja. Welchen denn sonst? Hast du noch einen? Nee, aber du hast den ja auch schon mal geguckt. Irgendwie. Ja. Nee, aber auch bei mir zu Hause. Da fährt ein Auto, also ist jetzt keine CGI, sondern da fährt ein Auto auf einen Parkplatz und das Bild ruckelt. Ja, so richtig doll. Mhm. Also das ist schon ganz große Kunst, Das so schlecht zu filmen. Und ähnlich verhält sich das bei dem Hai. Also es ist ein sehr schlecht animierter, sehr schlecht gemalter, rot schimmernder Hai, der gelb leuchtende Augen hat. Und das Allerschärfste an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Augen getrennt von dem Hai sich bewegen und immer wieder so nachrutschen. Also der Hai schwimmt quasi unter seinen Augen raus und dann rutscht das Auge irgendwie so 10 Zentimeter nach. Das ist schon sehr tragisch. Ich habe das ja direkt sofort gesagt, habe ich gesagt, Adobe After Effects, weil ich daran denken musste, wie ich im Jahre 2004 mit meinem Kumpel Arne, liebe Grüße, so einen Lichtschwertkampf gedreht habe. Ich habe damals, haben wir uns zwei Stöcker genommen und eine Choreografie ausgearbeitet und dann irgendwie das so gefilmt und dann habe ich hinterher in After Effects jeden Frame diesen weißen Kasten mit dem entsprechenden blauen und roten Leuchtschimmer auf den Stock gesetzt, was gar nicht so einfach war mit der Kamera, die wir hatten. Die hatte auch irgendwie 240p oder so. Naja. Und so habe ich das gemacht und da habe ich auch teilweise so Stellen, wo das Lichtschwert halt ein zu spät nachrückt und musste dann nochmal nacharbeiten. Ja. Genau so sah das aus wie in diesem Film. Der Hai schwimmt da so, oder der Hai in Anführungszeichen, und das Auge kommt an einer Stelle so, nur so zu spät hinterher und die meinten in der Post wahrscheinlich dann auch so, ja, komm. Na, kein Mensch. Wie auch, wenn es keiner guckt. Richtig, so, das ist genau der Punkt. Die hatten ja nicht mal Zeit für Untertitel in der Originalsprache. Also das ist wirklich tragisch. Schon krass. Versuchen wir es mal so halb chronologisch zu machen. Also mein erster Punkt ist die Beinverletzung. Mhm, genau. Nach dem Angriff. Beziehungsweise gleiches Thema, also gleiche Kerbe, die wir da schlagen. In der Opening-Szene. Die Stichwunde, die es nicht gibt. Richtig. Und danach die Halbbisswunde. Aber in der Opening-Szene haben sie ja zumindest noch irgendwie sowas wie Blut auf der Darstellerin verteilt. Ja, stimmt. Die Halbbisswunde, das war ja einfach wirklich nur Tomatenmark auf dem Bein geschmiert. Auch noch schlecht drauf geschmiert. Also das sah ja noch nicht mal im Ansatz danach aus. Da hat nur das Basilikum blättig oben drauf gefehlt. Ja, genau. Himmel. Stimmt, und dann, man sieht erst nur sie oben so, oh, schreien alles, oh mein Gott, dann sieht man ihr Bein, wo halt dieser kleine rote Zentimeterstreifen drauf ist, so, das, was, und jetzt? Ja, genau. Also, das ist, also, man muss zugestehen an der Szene, die haben sich beide wirklich Mühe gegeben. Das zu verkaufen. Das irgendwie zu verkaufen. Aber meine Güte. Aber es zieht sich ja durch. Also alle sogenannten Bisswunden in dem Film sind ja nicht existent oder nur diese kleine. Ja, gut, ist ja auch gut, dass sie nicht existent sind, aber dass sie also das noch nicht mal hingeschminkt haben, irgendwie, dass es genau. so ein bisschen danach aussieht. Ja. Und der Hai, das habe ich mir eigentlich als einen der letzten Punkte aufgeschrieben, der hat offenbar keinen besonders großen Hunger. Weil immer wenn er in Angriff war, ist danach das Opfer noch ganz und hat nur irgendwo einen kleinen roten Streifen. So. Oder es schwimmt in so einer Lache von irgendeiner roten Flüssigkeit. Ja, genau. Genau, aber es ist ganz offensichtlich. In einer Pose, in der man niemals tot. Ich mach die gerade nach. Niemals, niemals tot im Wasser schwimmen würde. Das ist auch. Hier ist das, meine Brüste. Genau. Das ist mir auch bei der Eröffnungsszene aufgefallen. Nachdem die Nonne diese Frau erstochen hat, dann schubst sie die ja so mit dem Fuß ins Wasser und dann bleibt die Kamera auch eisenhart auf ihr drauf. Also die hat gar keine Chance, für ungefähr anderthalb Minuten Luft zu holen. Und entsprechend so ganz am Ende, kurz bevor sie wegschneiden, da siehst du so ein bisschen, wie sie den Kopf aus dem Wasser hebt, dass sie es anders nicht mehr hinkriegt. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, apropos gefilmt. Ja, okay. Wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Die Kameraarbeit ist unfassbar. Also in der einen Szene mit der Shark, wie hieß den? Ghostwreckers. Sieht man ja diesen unglaublich fetten Menschen, der da so einen Camcorder hält und da oben reinstarrt. Wir sind uns einig, dass wir uns sicher sind, dass damit der ganze Film gedreht wurde, mit so einem Handheld. Ja, also es ist, also an keiner Stelle in dem Film wurde irgendwo mal ein Stativ benutzt, das ist sicher. Das erkennt man auch daran, dass an vielen Stellen der Horizont schief ist. Das ist übrigens was, das mir auch ständig passiert, wenn ich mit der VJ-Kamera losgehe und für irgendwie, wenn es heißt, ja, dreh mal ein paar Bilder von dem und dem, ist immer irgendwo schief. Mhm. Das kriegst du auch nicht hin, so, als wenn du kein Profi bist. Ne? Also ich achte natürlich darauf, was ich drehe und nicht, ob der Hintergrund gerade ist. Und das, ja. Ist so. Aber eindeutig, die haben definitiv so eine Handkamera benutzt. Und auch wenn in den Credits irgendwie zwei Leute genannt werden, die die Tonangel bedient haben, Boom Operators, also das ist definitiv nicht der Ton, den du mit einer Tonangel hinbekommst, sondern das ist halt wirklich das eingebaute Mikrofon von der Kamera, was sie da benutzt haben. Es ist so viele Windgeräusche drauf, so schlecht fokussiert auch, also vom Ton her. Du hörst halt alle anderen Geräusche viel, viel lauter als den Dialog. Und das ist einfach, das darf eigentlich nicht sein, wenn du jemanden am Set hast, der sich um den Ton kümmert. Der Ton ist halt die ganze Zeit scheiße. Ja. Also der ist teilweise, haben sie ja noch Musik reingepackt. Ja. Und dann ist die Musik plötzlich da, aber der Dialog gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Weil du hast Musik, auf der nächsten Ebene Wind und dann so irgendwo so ein Gerede. Irgendwo dahinter ist dann das Gerede. Es gibt eine Stelle, wo es tatsächlich funktioniert, wo der Dialog sehr gut ist. Und das ist so diese wo Ellie und Emily spazieren gehen am Rand dieser Straße, wo sie von sehr weit weg gefilmt werden. Da ist es ziemlich eindeutig, dass sie den Dialog nachgesprochen haben und den irgendwo in der Sprecherkabine oder im Volvo des Regisseurs auf der Rückbank. Also nochmal, um das klarzustellen, der Dialog ist nicht gut, aber die Audioqualität ist da. Audioqualität ist da besser als irgendwo sonst im Film. Der Dialog ist gut, nicht so. Nein. Ja, ja. Genau, Tonqualität ist kacke. Das ist halt alles einfach super, super lieblos. Viel zu lange Szenen auch. Ja, natürlich. Das kennen wir ja schon. Sie bleiben einfach sehr, sehr lang auf allem stehen und könnten da fünfmal mehr schneiden. Da hätten sie halt noch einen zweiten Camcorder kaufen müssen. Das ist das Problem. Den hatten sie aber, glaube ich, weil man sieht ja manchmal den Typen wie er filmt. Ja, richtig. Ja, also gut, da hätten sie einen dritten kaufen müssen. Ja, genau. Aber wer soll den halten? Ja, genau, der Dicke ist ja im Bild. Ach, es ist kompliziert. Großartig fand ich natürlich auch diese Szene in dem Krankenhausflur. Also Ellie wird da eingeliefert, schwer verletzt, grauenhaft mit Tomatenmark beschmiert. Und dann siehst du halt, also auch absichtlich in einer anderen Bildqualität. Also das haben sie irgendwie nachbearbeitet, irgend so einen scheiß Filter draufgelegt, der überhaupt nichts tut für das Bild. Nur mehr blau. Genau. Und dann siehst du halt einfach Leute, Personal in diesem Krankenhausflur und irgendwelche Überwachungsgeräte, wo noch nicht mal was drauf angezeigt wird, die stehen einfach nur da und sind an. Und dann kommt halt im Hintergrund diese Durchsage, Doktor, sowieso bitte in den OP. Wir haben einen Notfall, jemand wurde von einem Hai gebissen. Da würde ich erwarten, dass zumindest die Leute, die zusammenstehen, dass die mal kurz ihre Arbeit unterbrechen und sagen so, was, ein Haibiss bei uns in Paris Landing? Wie kann das sein? Aber nichts passiert. So, die unterhalten sich einfach oder gehen einfach da längs, wo sie immer längs gehen. Keiner hat irgendwie Eile. Also da ist kein Notfall eingeliefert worden in dem Moment. Eindeutig nicht. Das ist, als hätte jemand durchgesagt, draußen scheint die Sonne. So, genau. Keiner reagiert. Ja. Richtig, heute gibt es Erbsensuppe in der Kantine. Da hätten sie wahrscheinlich noch mehr reagiert. Genau, oh, schon wieder Erbsensuppe, nee. Leute. Aber bei einem Hai, das passiert hier nicht. Ja, fünfmal. Genau. Ich fand auch gut nochmal diese, wo sie dann, also nach dem Krankenhaus quasi, wo sie dann eben diese Dialogszene haben, wo du gerade meinst, das wäre ein guter Dialog gewesen. Ja, doch, ich meinte die Tonqualität. Ja, da reite ich jetzt drauf rum. da sagte sie, selbst verschließt, da sagte sie irgendwann so, ich mir geht's gut, bla bla bla, die Bandage kann jetzt auch ab, zack. Und da war ich wirklich so, Alter, krass. Und das Beste daran war eigentlich, dass die Bandage, das sieht man ganz kurz, es sieht noch so ein bisschen aus wie eine Wunde und dann reißt die Bandage ab und stellt sich raus, die Wunde war auf der Bandage aufgemalt. Genau, weil das, außen. Das, ja, weil das Bein danach komplett blank. Und auch die Innenseite von dem Verband ist komplett weiß. Richtig. An der Stelle. Das sieht man ganz kurz. Also sie haben da wirklich mit einem roten Edding draußen irgendwie so einen Kringel drauf gemalt. Und dann hat sie es abgerissen. Also meine Güte. Ja, und dann natürlich sie unterhalten sich dann, kriegen sich so ein bisschen in die Haare, dass Ellie so ein bisschen komisch wird auf einmal und dann sagt sie, ja, mir egal, ich gehe jetzt nach Hause, lege mich in die Badewanne. Und stattdessen zieht sie sich innerhalb von Sekunden auf magische Weise um. Ja. Auf einmal hat sie irgendwie ein kleines Schwarzes an, was bauchfrei ist und so, und steht an der Straße und macht Anhalter. Das ist ein geiles Ding. Das hat mich komplett fertig gemacht. Weil sie steht an einer Straße, geht da so längs, dreht sich ab und zu um und macht Anhalter und geht dann weiter in eine Richtung. Und dann kommt ein Auto, das aus der anderen Richtung kommt, also das ihr sozusagen entgegenkommt. Und der biegt sogar in die Straße ab, wo sie läuft. So, das, also die begegnen sich auf eine sehr unnatürliche Weise. Gerade wenn das um das Thema Anhalter geht. Die haben, glaube ich, das Prinzip Anhalter noch nicht so ganz verstanden in dieser Crew. Und er hält jedenfalls an. Und es ist halt wieder so eine lieblose Szene. So, das ist so. Wobei so, es eine Love Story ja ist. Ja. So lieblos ist die ja eigentlich gar nicht. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn sie kein Budget für irgendwas haben, aber dann können sie doch wenigstens nachdenken bei dem, was sie da bildlich zeigen. Das ist also das Mindeste, was ich eigentlich erwarte. Mega, mega lieblos. Und dann die beiden, also die fahren ja zum See, also ich meine, sie brauchen allein, sie nimmt einen Anhalter und sagt per Anhalter, ich will irgendwo hin und dann sagt der Typ so, ich kann dich mitnehmen und sie sagt ja, ich gehe da hin mit oder ohne dich. So nach dem Motto, also als würde er was von ihr wollen, aber sie will doch was von ihr. Er sagt erst der Moment an den See, Paris Landing, das, da wo die Haie sind, ich weiß nicht, da möchte ich eigentlich nicht so gerne hinfahren. So, das ist eigentlich das, was er sagt. Und sie sagt, ja, kannst du ja, dann fahr doch wohin du willst, aber ich gehe da jetzt auf jeden Fall hin und meine Titten nehme ich mit. Genau. So. Und er so, Schleser, ja, ist recht, ne? So, okay, dann komme ich auch mal. Also. Bescheuert. Und dann techteln die ein bisschen rum. Man merkt richtig, die finden sich eigentlich beide nicht so geil. Die fanden sich richtig kacke, oder? Die mochten sich keinen Meter. Nee. Ich glaube, die haben sich an dem Tag auch erst kennengelernt oder irgendwas. Also das war, oder das sind war, Geschwister. Oder sowas, ja, genau. Also und die haben da, also ich glaube, es sollte so aussehen, als wollte sie ihn irgendwie heiß machen, aber ich eigentlich mehr, die haben halt mehr getanzt. So. Das irgendwie so berührt. So, so ganz unbeholfen, ein bisschen nass gespritzt und dann hat er sie mal in den Arm genommen und sie haben irgendwie so mit der Stirn sich berührt und das war es dann aber auch im Wesentlichen. Boing. Und dann wird er ja gefressen. Dann wird er gefressen. Sie taucht wieder ganz mysteriös ab. Wir sehen den Leuchteraugenhai. Zack, ist er weg. Und dann hat er seine Oscar-Performance, wo er runtergezogen wird in hüfthohem Wasser. Genau. Der absolute Klassiker vom Hai-Film. Und dann versucht er sich ans Geländer zu retten. Und dann versucht er das so aussehen zu lassen, als würde er weggezogen werden und sich am Geländer festzuhalten. Aber der Arm ist nicht gestreckt und gar nichts. Er hängt los. Ja, genau. Scheiße. Aber er gibt sich echt Mühe damit. Das ist, glaube ich, derjenige, der hat die kürzeste Screentime. Aber er legt auf jeden Fall die meiste Energie in seine Rolle. Ja, er ist der Beste. Und dann kommt diese Szene mit der Verrückten auf dem Spielplatz in dem Pool. Also ab da fängt es an, wo reihenweise Szenen aneinander gehäuft werden, wo der Inhalt, also jetzt bis auf diese Pool-Szene vielleicht ziemlich irrelevant für den Film ist. Ja. Und es werden reihenweise neue Charaktere in Anführungszeichen vorgestellt. Genau. Also die sind halt einfach da. Ja. Die, wo wir keinen Namen erfahren, keine Funktion, kein gar nichts. die sind einfach nur da und die, kurze Zeit später sind sie eigentlich wieder weg. Genau, sie werden erstmal groß eingeführt, ne? Sie kriegen dann also Dialog und so, und da wird also wirklich so, das sieht so ein bisschen nach Exposition aus, also so, als würde sich da jetzt irgendwie ein Teil der Handlung irgendwie entspinnen, und dann sind sie nach 3 Minuten offenbar gefressen. Mhm. Wir wissen es nicht ganz genau, weil man auch immer nur den Hai in Großaufnahme sieht und dann sind irgendwelche Leute weg. Und das war's dann. Und die tragen am Ende nichts zur Handlung bei. Andererseits ist das auch ein relativ klassisches Problem von Hai-Filmen, finde ich, dass du ganz häufig hast, dass das Monster kommt an und taucht auf und wir sehen irgendwie 2, 3 Tode und dann heißt es in den Nachrichten, ja, hunderte Menschen sind schon tot und die Hai-Attacke greift um sich und bla bla bla und das wird nicht besser hier. Mhm. Die versuchen es halt irgendwie so, das auch wirklich zu zeigen, ach, scheinbar. Aber das passiert überall. Ja, genau. Ja, okay. Aber so richtig, also. Das ist aber schon krass analysiert jetzt, muss ich sagen. Also du merkst, ich möchte den Film auch irgendwie. Das ist wie so eine Gedichtinterpretation, die man in der 9. Klasse schreiben muss. Genau, richtig. Wo man Sachen aus diesem Gedicht holt und dafür eine 1 oder eine 2 kriegt. Ja, genau. Wo, wenn du das dem Autor, dem Dichter vorlegst, wird er sich sagen, wahrscheinlich so, boah. Das habe ich geschrieben. Donnerwetter. Ja, genau das wollte ich damit sagen. Ja, genau. Ich hatte eigentlich nur geschrieben, das Schild ist rot, aber dass das Ausdruck meiner Wut auf meinen Vater ist, wusste ich nicht. Naja. Mein Vater. Ja, und dann diese ganze Geschichte mit dem Pastor. Ja. Das hat mich komplett rausgebracht. Also der Typ, also erstmal, wie er eingeführt wird, er sitzt in seinem Studierzimmer und blättert in irgendeinem Buch. Und dann denkt er sich, oh, warte mal, hier liegt ja noch seit 3 Tagen dieser Brief vom Monsignore rum, da gucke ich doch da mal rein. Und dann sieht er irgendwie, oh scheiße, mein Bruder ist tot, verdammt. Was soll ich denn jetzt machen? Naja, ich gehe mal vor die Tür und bekreuzige mich und gucke auf dem Handy ein paar alte Bilder an. Genau, und dann weiß er plötzlich, dass irgendein verrückter Hai. Also wie er den Schluss gezogen hat, habe ich nicht verstanden. Das ist genial. Ja, eindeutig. Vielleicht ist er darauf gekommen, weil plötzlich überall in der Stadt die Leute angefangen haben, sich gegenseitig anzukotzen. Weil stimmt, das ist nämlich gleichzeitig. Das passiert auch ganz viel, ja. Dass plötzlich die Leute, das fängt mit dieser Rothaarigen an. Mit Nancy von genau. Ghost Wreckers. Danke. Ja. Ich wusste auch nicht, wie du rausgefunden hast, wie die heißt, ehrlich gesagt. Oder sagt sie das einmal? Sie sagt das einmal an irgendeiner Stelle, als sie sich mit der Frau Bennett streitet. Ach so, dann war gerade Windstille. Ghost Fakers, ja genau. Das hören, ja. Ja. Weil die hört man ja eigentlich gar nicht, was sie sagt. Richtig. Genau, und die bekotzen sich alle. Und nachher ist eigentlich fast jeder mal am Kotzen. Richtig, die genau, das gehört dazu. Ja, es wird sehr viel gekotzt in dem Film. Und schätze mal, das war seine Spur. Ach so. Weil er kotzt dann nachher auch noch. Ja, stimmt. Und eine seiner ersten Handlungen ist ja, die eine Braunhaarige da zu finden. Emily. Die mit Ellie in einer WG wohnt. So. Und die wissen dann irgendwie, dass sie zum Jahrmarkt müssen. Und dann kommt diese Jahrmarkt-Szene. Ja, erstmal, wie er sie besucht, ist ja schon geil. Stimmt. Ne? Also, ja, richtig, haben wir's auch er klopft, gerade. Sie macht ihm die Tür auf. Er kommt auch erstmal 3 Schritte in die Wohnung rein, macht die Tür zu und sagt: Guten Tag, ich bin Pater Michael. Entschuldigung für die Störung. Wohnt eine gewisse Ellie bei Ihnen? Und sie so, was ist hier los? Sind Sie wieder so ein Tinder-Date von ihr oder was? Nee, ich bin Priester. Also, genau, dann sagt sie sogar noch, ja, das letzte Mal, als ich mal als Priester ausgegeben hatte, danach keine Hose mehr an. Oder genau. Nein, ich bin echt. Ich bin wirklich Priester und kein Stalker. Nein, das ist auch etwas, das ein Stalker nicht sagen würde. Genau. Also es wird nicht besser. Er redet sich eigentlich um Kopf und Kragen in der Geschichte. Schlau ist sie allerdings nicht. Und deswegen kauft sie ihm diese ganze Geschichte ab, fährt mit ihm zum Jahrmarkt und da treffen wir dann wieder auf die anderen Protagonisten. Wir können froh sein, dass wir sie sehen unter der ganzen Masse an Menschen. weil der Jahrmarkt ist ja brechend voll. Also wir haben so... An jeder Stelle, wo die sich bewegen, sind keine Menschen. Richtig. Allerdings sehen wir im Hintergrund ständig irgendwelche Menschen, die da sehr interessiert stehen und so rübergucken. Ach guck mal, da wird ein Film gedreht, wa? Also man sieht es denen auch wirklich an, wie die sich das Schauspiel aus der Entfernung angucken. Und ehrlich gesagt, ich wäre kein Deut besser. Ich auch nicht. Ich schätze mal, dass die einfach entweder am Anfang oder am Ende des Jahrmarkttages, vermutlich am Ende, weil es ja dunkel ist, genau, gesagt haben so, ey, können wir hier noch kurz, es dauert 5 Minuten, kurz mal eben ein paar Sachen filmen. Richtig. Und alle so, ja, pff, mach doch, aber ich baue so lange ab. Genau. So, ne? Und das sind eigentlich, also mein Verdacht war ja, das sind alles die Schaustellerfamilien, genau, die eigentlich jetzt zum Feierabend den Grill anmachen wollen. Genau, eben noch und kurz warten müssen, bis da jemand irgendwie sich Heizzähne in den Mund gesetzt hat, so ungefähr. Ja. Und da sind doch auch die beiden so komisch am Flirt, also nicht am das Flirt. Ist, ja genau, das ist dann wieder Lauren. Mhm. Mit Bobby. Mit Bobby. Also Lauren, die auch einen furchtbaren Überbiss hat und die hat den ganzen Film echt große Mühe damit, ihre Zähne mit der Unterlippe zu verdecken. Also die müsste echt mal zum Kieferorthopäden. Komm, Jörn, ja, mein Szene. Gott, aber ganz ehrlich, wenn du einen Film, ach egal. So, und dann ist sie da mit Bobby unterwegs und der schießt sie dann irgendwie ab und es ist halt so. Ja, weil so, sie nicht mit ihm geredet hat, sondern immer nur sie hat immer nur so, hör auf mich zu pieksen, Mann. Sonst packe ich dir gleich ins Gesicht und dann weißt du, es ist aus mit uns. Das ist total komisch. Also es ist wirklich so, die laufen über den Jahrmarkt und Lauren piekt ihm ständig und er reagiert irgendwie gar nicht. Und sie zeigt so irgendwo hin nach dem Motto, ja. Komm, lass uns doch irgendwie Achterbahn fahren. Er nur genau. So, ich nicht. Das ist halt auch ihre gesamte Interaktion miteinander. Sie zeigt irgendwo hin, er schüttelt mit dem Kopf, sagt, und irgendwann geht sie ihm so auf den Keks, dass er ihr wirklich mit der kompletten Hand ins Gesicht packt und sie so wegschubst. Und dann macht sie so ein trauriges Gesicht und schiebt die Unterlippe vor und stampft irgendwie mit den Füßen auf und du denkst, okay, ist das... Ich glaube, sie ist... Ich dachte, also, sie traurig oder fand sie, war das jetzt nur so ein... Also, man nimmt es ja halt an keiner Stelle ab. So, das könnte halt auch, es ist halt so ein Gesicht, das jemand macht, wenn er so tut, als wäre er traurig. Genau. So, weißt du, wenn ich irgendwie mit meinem Neffen spiele und der ist irgendwie doof, dann mache ich genau so ein Gesicht, genau. Ja. Um ihm zu signalisieren, jetzt bin ich aber traurig, du musst dir was anderes überlegen. Genau. Und so. Genau so war sie auch. Ja, genau. Aber gut, ich würde die auch abschieben, wenn die kein Wort mit mir spricht, dann nur so komische Gesten. Natürlich. So. Und es hat auch für die Story nichts gemacht, weil. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber nichts für diesen Film. Keine Story irgendwas. Ist, da wird doch. Das ist das Schöne, dass auch eben, als wir den Film geguckt haben und Benny auf seinem Tablet rumdrückt und sagt, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich aufschreiben soll. Ja. Ich schreibe jetzt einfach immer meine Gefühle auf und hey, ich kann ja auch Emojis einfügen. Stimmt. Ich habe das Tablet nämlich neu und kann jetzt auch. Ich habe jetzt nicht mehr mit der Hand, sondern kann hier zum Beispiel da. Ja. Die Leute bekotzen sich. Ja, sehr gut. Sieht voll schön aus. Aber dann habe ich mir dann doch noch was Chronologisches aufgeschrieben. Und zwar diesen gewaltigen Trickknoten am Baum, wo sie den Exorzismus durchführen. Sie ist ja bombenfest gesichert an beiden Handgelenken. Eigentlich gar nicht. Nämlich gar nicht. Sie hängt da nur so in diesen, hängt da buchstäblich in den Seilen. Genau. Und als er irgendwie auf sie zukommt, ja, nimmt sie ihre Hände da halt einfach raus und es wird auch soweit kein Ja, Alter. Eben. Also er versucht da irgendwas mit einem viel zu kleinen Kreuz irgendwie den Dämon auszutreiben. Der ist natürlich mit allen Wassern gewaschen und sagt, am Arsch, ich finde das echt gut hier. Und ich glaube, das Kreuz ist zu klein, auch schon zu geil. Genau, und dann kommt es irgendwie zu so einer körperlichen Konfrontation und Ellie nimmt einfach die Hände aus diesen beiden Schlingen raus und ist natürlich frei. Und der Pastor fesselt sich dann, glaube ich, selber an den Baum. Nee, der steht da einfach nur. Aber also, wenn ich es richtig verstanden habe, passiert dann dieser Körpertausch auch im Einverständnis mit dem Vater. Ja. Der sagt dann so, ja, alles klar, ich opfer mich dafür. Aber genau. Wo ist denn da der tiefere Sinn? Es gibt keinen. Das ist, der Dämon, dem ist doch scheißegal. Selbstverständlich, natürlich. Und das geht ja auch komplett schief in der Situation. Durchaus. Also der Dämon fährt von Ellie in den Pater, dann liegt Ellie auf dem Boden und dann kommt der Hai aus dem Himmel. Emily legt sich erst nochmal dazu. Stimmt. Und sie sagen irgendwie so, irgendwie ist alles ganz schön kacke gelaufen, aber gut, dass du wieder da bist. Der Pater beißt ihr in den Arm und dann kommt der Hai aus dem Himmel. Deswegen steht hier auch ganz groß Himmelshai. Ohne weitere Anmerkungen in meinen Notizen. Bei mir steht, warum kommt der Hai aus dem Himmel? Fragezeichen. Keiner weiß es. Genau. Und wen frisst der eigentlich in dem Moment? Ja, gute Frage, weil in der letzten Szene, wir spoilern ja nicht, aber doch. ist keiner mehr Idioten. Ist ja Pater nicht mehr da, sondern die Lauren. Ja, die Brünette. Ist ja plötzlich der Hai. Offenbar. Richtig. Ja, also sie springt ins Wasser und kommt als Hai sofort wieder raus. Genau. Das ist total schräg. Ich habe hier direkt darunter geschrieben, sehr schön übrigens, wo ich meine Emotionen aufgeschrieben habe. Das Drehbuch wirkt gewürfelt. Das ist tatsächlich, was ich denke. Und mir fällt gerade ein, jetzt wo ich das hier noch sehe auf meinem Notizen, da haben wir eine Szene übersprungen. Oh, scheiße. Die vielleicht wichtigste. Na, jetzt kommt's. Wo ein neuer Charakter eingeführt wird, nämlich eine Frau in einem Auto, die irgendwo hinfährt. Das kommt danach. Nein. Meinst du nicht? Also, Jahrmarkt-Szene, okay. Da. Nee, nee, und dann klar, kommt die Szene, die ich meine, und danach kommt die allerletzte Szene, die ich gerade beschrieben habe, wo sie in. Verrückt. Wo okay, ja, gut, in Ordnung. Ne? Okay, gut, gut. Dann haben wir, ich dachte, dass die danach käme, aber. Nee, die mit, ja. Wo Laura ins Wasser springt, ja, ja. Und als Hai wieder rauskommt, ist tatsächlich die letzte Szene. Ja, ah, okay. Und dann das Ende, so. Ja, wo gut. Ich meinte so, hä? Also, wir sehen eine, genau. Eine Frau, die in ihrem Auto auch lange, lange. Zäh. Ich möchte zäh sagen. Ja. Durch ein Wohngebiet fährt und dann auf dem. Und wir Parkplatz, kennen die Frau nicht. Nee, genau, wir gesehen. Haben sie noch nie gesehen. Sie parkt sehr schlecht auf einem immerhin leeren Großparkplatz ein. Und geht dann auch in einer quälend langen Einstellung ans Ufer des Sees. Ach genau, das war doch auch diese Geschichte. Ist sie gerade an so einem Baum vorbeigelaufen und dann sehen wir, dass hinter dem Baum einer steht, ja. Der so ganz bedeutungsschwanger die Rinde von dem Baum anfasst. Und dann schneidet die Kamera auch um und er steht wirklich wie so ein Idiot hinter diesem Baum. Und man sieht ihn so da. Also die muss den gesehen haben im Vorbeigehen. Interessiert sie aber auch nicht, denn sie will ja zum See Sonnenbaden bei bedecktem Himmel. Ist auch gut wegen der ganzen UV-Strahlung, die ist schlecht für die Haut. An der einzigen Stelle übrigens, wo erstens kein Gras gewachsen ist, genau. Und sie einfach auf so einem Trümmerfeld liegt und zweitens der Zugang zum See durch Schilf gesperrt ist. Richtig. Also die schlechteste Stelle. Sie ja, also sie wollte ja aber nur braun werden oder einfach nur eine Stunde schlafen, was weiß ich. Also sie zieht sich jedenfalls aus, legt sich auf ihr Handtuch, tippt noch irgendwie ein bisschen auf dem Handy und pennt dann offenbar ein. Mhm. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass sie also sehr tief schläft und dann kommt dieser Typ von hinterm Baum an und filmt sie wirklich auf eine unangenehme Art. Na, und fotografiert sie auch beides ja, quasi. Ja, also aber auch die Kameraführung in der Szene ist wirklich unangenehm nah dran. Ja, also und vor allem zu lang. Ja. Sie hat halt relativ trainierten und formschönen Körper, so, sag jo, ich mal. Jo. Und ich sag mal, ist nicht besonders warm, sagst du? Es ist nicht besonders warm, das ja. Hast du sehr schön ausgedrückt. Ihr war kalt, genau. Und es hat alles im Detail gefilmt, minutenlang ja. Auf ihren Körper gefilmt und dann noch gefilmt, wie er das filmt und fotografiert und dann noch gefilmt, wie er sozusagen neben ihr steht und die Kamera sieht, man sieht sein Handy-Display und dahinter sie nochmal genau. Und er auf dem Handy-Display sich die Fotos davon anguckt. Ja. Also einfach nur eine, und da passiert mit dem Hai, passiert ja gar nichts. Nee, überhaupt mal. Nichts, gar nicht, auch mit dem Film nicht. Genau, und das ist einfach nur eine Stalker-Spanner-Szene, voll ja, wirklich. Wirklich widerlich. Also es wird ja viel mit irgendwelchen Klischees und irgendwelchen Sexismus in diesen Spielen da, in diesen Filmen gespielt, aber ja immer auf eine sehr witzige Art und Weise und auf gar keinen Fall ernst zu nehmen, aber das ist nur wirklich irgendwie das ist, also da, zu viel. Das ist wirklich eine Grenze überschreiten. Aber sie wird dann ja auch, dann geht sie irgendwie doch wieder in den Film, dann kommt ja diese Nonne aus dem Nichts. Richtig. Szeneriewechsel, weil plötzlich ist das Wasser begehbar. Ja, sie ist an einer ganz anderen Stelle. Und jemand stirbt, glaube ich. Ja, die Frau, die eben noch gebadet hat, ja. Wird von der Nonne. Genau, und dann leckt sie das Messer so ab. Ne? Richtig, genau. Aber die Nonne ist dann irgendwann auch weg. Kommt da nicht vielleicht der Hai aus dem Himmel? Nee. Nee, ich ne? Hab hier, guck kommt mal, nicht zusammen. Warum stimmt. Kommt der Hai aus dem Himmel? Dann ja, das Drehbuch ja auch. Würfel, dann wie ja, lang ja. Die Bikini. Der Hammer, Himmelshai steht auch vor dem creepy ja. Spannertyp mit dem Handy. Dann habe ich zum Szeneriewechsel und dann das Ende, Fragezeichen. Tja. Was auch immer. Wir haben vor 10 Minuten zu Ende geguckt, weißt du? Ja, und wir wissen es jetzt schon und nicht mehr. Echt herzlichen keine Ahnung Glückwunsch. Mehr. Krass. Nee, der Hai springt aus dem Wasser und schnappt sich die Nonne. Ja. Ach, ist auch also scheiße. Insgesamt ist der Film relativ bizarr. Ja, genau. So. Dann Endcredit-Scene, reden wir da auch noch drüber? Muss das sein? Nee. Also, es ist so: Der Film ist zu Ende, Benny ist verwundert, dann kommen ein paar Credits. Genau. Und dann kommt nochmal eine neue Szene. Die geht. 7 Minuten oder so. Richtig. Gedreht. Richtig lang. Du hast dann schon hier Twitter geguckt. Nicht so, ich saß hier und ich war mir sicher, irgendwas passiert noch. Aber es ist nichts passiert. Was passiert denn da eigentlich? Nee, nix. Da ist so eine Frau, die durch das Chattanooga Sea Aquarium läuft. Das steht zumindest als vielen Dank, dass wir bei Ihnen drehen durften in den Credits. Und die ist da irgendwie im Souvenirshop und kauft sich einen Arm voll Haie, Plüschhaie in verschiedenen Größen und Farben und ist dann wieder in der Ausstellung neben so einem Aquariumsbecken und schmust mit einem Plastikhai, den sie irgendwie in der Tasche hat und dann läuft ihr irgendwie komisches Zeug aus dem Mund. Dann kotzt sie wieder, genau. Und dann ist der Film zu Ende. Genau, aber das war ja gut zusammengefasst. Das erstreckt sich ja über viele Minuten. Ja. Viele Minuten. Ja, das stimmt. Naja, es ist alles ein bisschen seltsam. Und dann kommen ja die zweiten Credits und dann kommt nochmal eine ganz kurze Szene mit Nancy. Ach, richtig. Die auch nochmal kotzt. Die auch nochmal kotzt. Die hat noch so, wir hatten noch so zwei Esslöffel Kunstkotze übrig und die muss Nancy noch irgendwie ausspucken, damit sich die Anschaffung gelöst hat. Also ist alles sehr kurios. Ja. Guckt ihn euch nicht an. Nee, echt nicht. Also den also, wirklich nicht. Echt keine Empfehlung an der Stelle. Es gibt so viele Haifilme, die Spaß machen. Diese 67 Minuten tun echt weh im Kopf. Wobei Lars sich den schon auch anguckt jetzt. Wenn er meint, er will sich alle angucken. Ja, das Ganze läuft ja unter der, wie hat er es denn genannt? Warte mal. Hat er da eine gewisse Prämisse hinter? Er nennt das Projekt Hirnschaden. Ja, das ist sehr treffend. Sehr treffend. Mal guck uns an. Genau. Was bleibt uns denn noch in diesem Geisteszustand? Die Shark News möglicherweise. Oh, ja. Allglatter Übergang. Naja, du. Gelernt ist gelernt. Ja. Ich hast du ganz schön was zusammengehauen. Naja, ich hatte Zeit und ich habe in diesen, es gibt einen Twitter-Account, der Shark News heißt und der echt großartig ist. Also da gibt es halt wirklich Neuigkeiten über Haie. Mhm. Und unter anderem, ich mache das ganz kurz, gibt es zum Beispiel die Meldung, dass weiße Haie gern beim Fressen zusammen rumhängen. Also die treffen sich einfach gerne und futtern gemeinsam. Dann hat Kolumbien beschlossen, dass sie 500 Tonnen Haifischflossen in Anführungszeichen ernten wollen, explizit eben auch von Arten, die als bedroht werden. Und da haben wir auch einen Link zu einer Petition dagegen. Wer sich da angesprochen fühlt, sollte da mitzeichnen. Und es gibt ein Video oder zwei Videos. Das eine, wo Fischer und Haie um 30 Kilo schwere Makrelen kämpfen und jemand hat den bislang größten bekannten weißen Hai gefilmt, der ungefähr 6 Meter lang ist. Das hat uns Cardi zugesteckt bei Twitter. Vielen Dank. Und tatsächlich eine meiner Lieblingsmeldungen. Ein britischer Tourist wird vor der Insel La Réunion vermisst. La Réunion. Und später findet man eine menschliche Hand in einem Tigerhai, der wegen Menschenattacken getötet wurde. Und an dieser Hand ist der Ehering und daran identifiziert seine Frau, ja, das war die Hand meines Mannes. Und jetzt geht man davon aus, dass der Hai zumindest Teile von ihm gefuttert hat. Und man weiß aber nicht, was mit dem Mann passiert ist. Wahrscheinlich ist der irgendwie bei einem Surfunfall ums Leben gekommen und wurde dann, naja. Achso, und es gibt offizielle Zahlen zu Hai-Attacken. Ja, ich habe es hier gerade gehört. Für 2019. 62 Bisse. Genau. 2 davon fatal. Und das ist, 225 Fälle weniger ja, als der 5-Jahres-Durchschnitt. Ich glaube, das ist eher mit dem Punkt noch. Punkt 225. Amis machen das immer so ganz gerne. Ach so. Ah. Meinen damit, glaube ich, 22,5% niedriger ach so als die 5-Jahres-Wertung. Okay. der 5-Jahres-Durchschnitt. Und dann habe ich einen großartigen Podcast gehört, also wirklich großartig. Und zwar von Slate. Da gibt es einen Podcast, der heißt Decoderring und der hat sich auseinandergesetzt mit dem koreanischen Ohrwurm Baby Shark. Baby Shark. Genau. Und das Ding hat eine jahrzehntealte Geschichte, die reicht zurück bis in die 70er Jahre, erstreckt sich über ganz viele Länder und sie hat eben auch was mit, es gibt ja so einen deutschen kleiner Hai, das hängt da auch irgendwie mit drin. Und auch Steven Spielberg hat ein bisschen was damit zu tun. Was genau, das erklärt dieser Podcast in einer großartigen Art und Weise. Ich bin echt Sachen, Fan ja von. Ja, super geil. Ich habe den Artikel auch offen und muss sagen, eine Sache gefällt mir dabei ganz, ganz besonders. Und zwar, ich bin ja so ein großer Sprachenfan, ne? Ja. Decoder Ring, welche Sprache ist das? Englisch. Okay. Also der Podcast auch, ja? Ja. Und die Seite ist natürlich entsprechend auch auf Englisch und da steht Decoder Ring Baby Shark und dann die Unterschrift Origins of an Earworm. Das Wort Earworm gibt es im Englischen nicht. Ja. Ohrwurm ist tatsächlich ein deutsches Wort und ich finde es großartig, dass sie das übernommen haben. Ja. Das ist sowas wie Gesundheit und Kindergarten, ne? So ja, Sache genau. Schadenfreude ja auch ein großes deutsches Wort, was wo Engländer sagen, so ein Ding hätten wir auch gerne, so ein Wort. Richtig. Das ist mir direkt ins Auge gesprungen hier. Dann gibt es Neues von Asylum und zwar ein Film namens Escaping Rankala. da geht es um ein Computerspiel, in das Menschen reingezogen werden und da müssen wir gegen die Bösewichte aus diesem Spiel kämpfen. Das ist alles nicht sonderlich spektakulär, aber es gibt im Trailer eine Sharknado-Referenz, die ziemlich cool ist. Also in dem Film sind ganz offensichtlich Haie ein Thema. Wenn der nach Deutschland kommt, dann werden wir den zumindest mal überprüfen, ob das was ist. Genau. Um darüber zu sprechen. Checken, ob das was ist. Und wenn es nur diese eine Szene ist, keine Ahnung. Und es gibt auch weiterhin nichts Neues vom Berliner Großflughafen der Haifilme Sky Sharks. Ja. Der letzte Trailer ist aus Mai, sieht fairerweise unglaublich gut aus. Und die Macher waren mit Ausschnitten bei verschiedenen Veranstaltungen im September und im Oktober. Seitdem ist Ruhe und Frieden auf der Facebook-Seite. Und sie schreiben aber weiterhin Veröffentlichungstermin 2019. Das wird knapp. Ich habe vorhin tatsächlich einfach als Vorbereitung habe ich tatsächlich Sky Sharks gegoogelt. Ja. Erster Vorschlag ist Sky Sharks Film, in Klammern 2018, wird schon mal knapp. Ja. Und wenn du auf die Homepage von Sky Shark gehst, ne, die haben ja so eine eigene Seite hier, auf der Filmstudio-Seite, eine eigene Unterseite. Und da ist auch immer noch hier so dieses, ja, der Film, total krass und das und das passiert und total verrückt und Fotos aus dem Film und hier Boobies und alles Mögliche. Und auch wer dafür verantwortlich ist und bla. Und es gibt eine IMDb-Seite, wo der Film zusammengefasst wird, als würde es den wirklich geben. Genau. Und das ist total, der kann ist hier aber, auf IMDb zur Watchlist hinzufügen. Ja, er ist definitiv noch nicht veröffentlicht. Nee, das hätten wir wohl mitbekommen. Ja, genau. Aber der Trailer ist wirklich, wirklich gut. Ja, alle Trailer, die dazu bisher rausgekommen sind, waren gut. Auch es gab ja schon 2017 mal einen. Ja. Ich glaube, das ist hier unser Running. Das ist ja unser Running Gag. Seitdem eigentlich. Wir beide diesen Podcast zusammen machen, so, ne? Reden wir über Sky Sharks und dass der jetzt bald erscheint. Und wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass wir bald das 5 Jahre zusammen machen. Genau. Also vor fast 5 Jahren bin ich das erste Mal nach damals noch Lorik gezogen. Da hingefahren. Und ich weiß noch, ich war furchtbar aufgeregt, als wir aufgenommen haben. Noch mit einem Zoom H2. Ja, stimmt. Ich. Ja, und da haben wir schon über diesen Film gesprochen. Ja. Da haben wir damals Sharktopus geguckt, glaube ich. Das kann gut sein. Ja, krass. Ja. Ich weiß auch nicht, wenn das noch geschieht. Ich sag dir eins, wenn der rauskommt, dann machen wir das irgendwie live vor Publikum, glaube ich. Müssen wir machen, wir haben dann keine andere Wahl. Auch wenn wir da schon öfter drüber gesprochen haben, aber. Ja. Apropos live vor Publikum, was auch mal live vor Publikum läuft, sind Filme im Fernsehen. Ich muss ja sagen, ich habe ja inzwischen noch einen anderen Podcast, wo ich mich mit meinem Freund Max über irgendwelche Sachen, die uns im Alltag beschäftigen, unterhalte. Unbedingt reinhören, er ist großartig. Ja, also ich find es witzig, dass ich heute erfahren habe, dass du das auch hörst, weil ich dachte mal, ich und Max wären die Einzigen, die den hören. Wie auch immer, die heißt Bommel Show. Und da, also wir haben halt Übergänge aus der Hölle und machen uns immer darüber witzig, wenn wir mal einen Übergang geschafft haben, weil ganz am Anfang habe ich zu Jörn, zu Max mal gesagt, pass auf, lass mal irgendwie versuchen, dass wir geschmeidige Übergänge hinkriegen und dann haben wir das immer dann versucht und vor allem er tut sich dann immer, denkt sich so, jetzt pass auf so und dann müssen wir uns immer so beölen, wenn wir einen Übergang gemacht haben, weil die teilweise so schräg sind, dass ich bei Übergängen, also dass wir die Übergänge wirken gar nicht als Übergang, weil wir immer uns noch kaputt lachen. Da werden wir im Nord-Süd-Gefälle immer hart für kritisiert, dass wir also dann so super konstruierte Übergänge machen und uns da tierisch drüber freuen und dann kommt dann immer mal irgendwie Feedback von Hörern, die sagen, das finde ich total doof. Was? Also, ich finde das cool. Ja, das ist ja auch super ab und zu mal in die Folge rein. Ja. Also es macht halt Spaß. Also wenn man sich darüber nicht unterhalten würde, wäre es total genial. Aber so ist das nicht mal ein bisschen. Ja, richtig. Ja, weil es halt nie abgesprochen ist. Richtig. Und der andere natürlich dann jeweils ganz furchtbar lachen muss darüber. Wobei wir einmal einen Übergang haben wir bei der Bombe Show einmal haben wir gesagt, pass auf, dann machen wir so und so und so. Ja. Und dann haben wir das gemacht, dann war eine Sekunde still und dann beide so. Jedenfalls kommen wir zur High Alarm TV-Vorschau. Und zwar, ich mache einfach komplett. Ja, genau. Wir haben mal wieder was im Free TV und ganz hervorragend nämlich. Oh ja. Und die Uhrzeit ist so im Mittel. 11. Februar 2020 um 2.30 Uhr in der Nacht lohnt es sich Tele5 anzuschalten, weil da kommt Ghost Shark. Und Ghost Shark ja einer unserer, der war auf deiner Top 3, glaube ich. Ja, eindeutig. Ja. Super Film. Im Pay-TV sieht es ein bisschen anders aus. Sci-Fi dreht mal wieder am Rad. Und zwar am 1. Februar um 22.20 Uhr, am 4. Februar um 11.25 Uhr und am 8. Februar um 15.15 Uhr auf Sci-Fi Sharknado 2. Am 4. Februar um 8.20 Uhr auf Sci-Fi Five-Headed Shark Attack. am 4. Februar um 9.55 Uhr Shark Shock. Und dann ist es so, dass echt eineinhalb Tage lang nur Sharknado läuft. Also, das geht so. Ich hatte es ja eben schon in Sharknado 2 schon gesagt, am 4.2. um 11.25 Uhr. Und dann kommt Sharknado 3 um 14.55 Uhr. Sharknado 5, lustigerweise, 4 wird nicht gezeigt, um 16.25 Uhr. Sharknado 6 um 17.55 Uhr. Ach so, und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum du vorhin beim Erstellen der High Alarm TV-Vorschau irgendwann gesagt hast, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Tatsächlich, genau. Weil am 5.2. es weitergeht um 2.10 Uhr mit Sharknado 3, 3.35 Uhr Sharknado 5 und 5 Uhr Sharknado 6. Und dann nochmal am 8. Februar um 13.45 Uhr, also um 12.15 Uhr Sharknado 2, um 13.45 Uhr Sharknado 3, um 15.15 Uhr Sharknado 5. Und 1645 Sharknado 6, das hätten sie die Lizenzen für den vierten nicht oder den mögen sie nicht. Oder ist der einfach nicht kanonisch? Welcher war denn das nochmal? Ja, das ist immer die der Frage. Der mit dem Sharknado, ne? Der mit dem Sharknado. Und dann haben wir aber nochmal hier einen Ausreißer auf Sky Action. Am 6. Februar um 0.40 Uhr und am 6. Februar um 17.15 Uhr, nämlich Shark Night. Geil. Shark Night ist gut. Auf jeden Fall. Ja, den mochte ich. Aber es ist nicht Shark Night 3D, die sind unterschiedlich, ne? Oder? Nee. Ist das der gleiche? Okay. Ja, mit dem Sharknado 4 ist komisch. Das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Tja. Oh, mein Leserbrief schreiben und fragen, was da los ist. Hier, ich wollte hier alle Sharknados gucken, aber die zeigen den ersten und den vierten nicht. Was ist denn da los? Ja, verstehe ich auch nicht. So verliert diese Reihe jeglichen Reiz für mich, sie zu gucken. Ach, das war doch der erste, wo die Haie an unterschiedlichen Orten aufgetaucht sind. Ist das so? Ja. The Fourth Awakens. Genau. Genial. Ne? Also, das schon, Reynolds, waren sie da schon auf, im Weltall das, und so? Das war, obwohl, ja doch. Guck mal, da ist ja David Hasselhoff auch mit dabei. Aber der war im dritten auch schon, oder? Oder war der im vierten? Man merkt, dass das alles ein bisschen... Ja. Das Schlimme daran ist eigentlich, ich bin relativ sicher, dass es Hörer da draußen gibt, die sofort sagen, was, ihr Idioten, das war doch so und so, warum wisst ihr das nicht mehr? Und sie haben recht damit. Absolut. Aber man muss auch dazu sagen, dass wir echt auch viele andere Haifilme geguckt haben. Das stimmt. Nämlich, wir haben jetzt so eben gerade Folge 46 beendet und mit den Doppelfolgen am Anfang haben wir also schon erwiesenermaßen über 50 Haifilme geguckt. Ja. Mein herzlichen Glückwunsch dir. Vielen Dank. Ja. Wobei ich ja inzwischen dir einen voraus bin. Dafür hast du die meisten Filme wesentlich häufiger geguckt. Genau. Deswegen glaube ich, ist dein Score insgesamt dann doch eher höher. Ja. Ja? Das ist ja tatsächlich auch etwas, dass nein, ich werde von einem Hai attackiert. Das ist ja tatsächlich was, das durchaus passieren kann, wenn so gar nichts im Fernsehen kommt und ich überhaupt keinen Bock auf Netflix habe, dann kann es auch mal sein, dass ich mir einen schönen Haifilm anmache. Krass, ja, das passiert mir halt gar nicht. Ja, ich habe die halt alle, die stehen ja bei mir rum. Ja. Ich habe ja auch ein paar da unten. Das stimmt. Also die hintere Reihe sind meine normalen Filme, die vordere Reihe sind High-Filme. Sehr gut. Also ich kann Sharknado 4 gucken. Ja, so, da brauchst du kein scheiß Sci-Fi-Abo. So für. Ist es. Oh Gott. Gut, lass uns an der Stelle gut sein für dieses Mal. Mal gucken, wann es das nächste Mal wieder klappt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auf jeden Fall. Und ja. Wir haben ja auch schon eine Idee für eine der nächsten Folgen. Ja. Da sind wir aber von einer Person abhängig tatsächlich. Ja. Und einem Umstand, mehr wollen wir dazu auch nicht sagen, ja, aber das findet sich alles noch. Wir haben, also es gibt schon noch Potenzial für weitere Folgen. Und dazu hat uns aber Atomic geschrieben, dass es gerade bei Amazon Prime Der weiße Killer gibt. Und das sagt er, ist definitiv ein Film für uns. Sehr gut. Ja, also wir haben mindestens noch 3 Filme. Und bei mir zu Hause im Regal liegen noch 2 auf Englisch. Mhm. Noch einen irgendwie Beverly Hills, Spring Break, Shark Attack oder irgend so ein Scheiß. Oh Gott. Und Toxic Shark. Ja, dann machen wir es aber so wie heute. Dann genau. Die halt auf Englisch. Und dann halt der Versuch, das müssen wir mal gucken, ob das klappt, dass wir die Rechte kriegen für 47 Meters Down. Die beiden Filme, das wird... Also wenn das klappen sollte, das wäre natürlich eine Sensation. Ja, aber die sind echt gut. Also die finde ich wirklich gut, den zweiten, den ich gesehen habe. Ja. Ich bin dir sehr dankbar, möchte ich nochmal sagen, dass du mir den Film nicht geschickt hast, den wir heute geguckt haben. Und dass dadurch auch der Termin, den wir letztes Mal ausgemacht hatten, zum Online Podcasten nicht geklappt hat, weil das hätte ich alleine nicht ausgehalten. Nee, ne? Und du hättest auch keinen Döner gekriegt dazu. So, hätte ich mir wahrscheinlich wieder ein Käsebrot schmieren müssen. Schöne Scheiße. Schande. Echt. Klasse. Super. So, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Schwimmt nicht so weit raus und wir hören uns. Tschüss.